Erst als das siebte Siegel geöffnet wurde, gab es im Himmel für etwa eine halbe Stunde Stille. Zweiter, ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und sie bekamen sieben Trompeten. Dritter, ein anderer Engel kam mit einem goldenen Weihrauchfass an den Altar. Er bekam viel Weihrauch, den er mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor Gottes Thron opferte. Vierter, der Rauch des Weihrauchs stieg mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott auf. Fünfter, danach nahm der Engel das Weihrauchfass, füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Daraufhin gab es Donner, Blitze, Stimmen und ein Erdbeben. Sechster, die sieben Engel, die sieben Trompeten hatten, bereiteten sich darauf vor, sie zu blasen. Siebter, der erste Engel blies seine Trompete, und Hagel und Feuer, mit Blut vermischt, wurden auf die Erde geworfen. Daraufhin verbrannte ein Drittel der Erde, ein Drittel der Bäume und alles grüne Gras. Achter, als der zweite Engel seine Trompete blies, wurde etwas wie ein großer, brennender Berg ins Meer geworfen, und ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Neunter, ein Drittel der Lebewesen im Meer starb, und ein Drittel der Schiffe wurde zerstört. Zehnter, als der dritte Engel seine Trompete blies, fiel ein großer Stern vom Himmel, der wie eine Fackel brannte, und er fiel auf ein Drittel der Flüsse und auf die Wasserquellen. Elfter, der Stern wurde Wermut genannt. Ein Drittel der Gewässer wurde bitter wie Wermut, und viele Menschen starben, weil das Wasser bitter geworden war. Zwölfter, als der vierte Engel seine Trompete blies, wurde ein Drittel der Sonne, des Mondes und der Sterne getroffen. Dadurch wurde ein Drittel von ihnen dunkel, und der Tag leuchtete für ein Drittel seiner Zeit nicht, ebenso die Nacht. Dreizehnter, ich sah und hörte einen Adler, der hoch am Himmel flog und mit lauter Stimme rief, wehe, wehe, wehe den Bewohnern der Erde wegen der Trompetenklänge der drei Engel, die noch blasen werden,